Infolge der engen wirtschaftlichen, kulturellen und universitären Beziehungen zum Kontinent verwundert es kaum, dass die von Luther ausgelöste Reformbewegung sehr früh auch schon in Schottland stetig wachsende Beachtung fand und für erhebliche Unruhe im Land sorgte. 1525 verabschiedete das schottische Parlament das erste einer Reihe von Gesetzen, mit denen die Stände versuchten, der heretischen Lehre vom Kontinent Einhalt zu gebieten. Vergeblich. Gefördert wurde die Reformation zum einen durch die von England aus in Umlauf gebrachten volkssprachigen Bibelübersetzungen, insbesondere durch die des Neuen Testaments von William Tyndale, zum anderen durch die mündliche Weitergabe reformatorischer Ideen, die über die Hafenstädte der Ostküste ins Land drangen. Den Boden für die Reformation bereitete aber auch das um sich greifende neue Bildungsideal des Humanismus. Während der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts zog es nicht wenige der an auswärtigen Universitäten studierenden schottischen Studenten nachhaltig in seinen Bann. Studenten, die später das kulturelle Erbe Schottlands mitgestaltet haben. Unter den Pariser Studenten ragte vor allem einer hervor. Der Dichter, Geschichtsschreiber und politische Denker George Buchanan. Er sollte zum bedeutendsten schottischen Gelehrten der Renaissance werden. Buchanan, der 1582 starb, verbrachte zwar einen Großteil seines Lebens auf dem Festland, dennoch wirkten seine Schriften nachhaltig für die Sache der Reformation, die sich in Schottland unter dem Einfluss von John Knox mehr und mehr den Ideen Calvins öffnete. Der lutherischen Reform stand in Schottland auch eine katholische Reformbewegung gegenüber. Sie wurde beeinflusst von Reformkreisen in Köln und Mainz, in Schottland von John Hamilton vorangetrieben. Das Programm der katholischen Gegenreform kam jedoch zu spät und blieb daher gegenüber dem wachsenden Strom des Protestantismus wirkungslos. Im Juli 1560 wurde die katholische Kirche in Schottland kurzerhand per Parlamentsgesetz abgeschafft. Autorität und Jurisdiktion des Papstes innerhalb des Königreichs wurden außer Kraft gesetzt, die Messe abgeschafft und das schottische Bekenntnis, das die Hauptaussagen der reformierten Theologie enthält, staatlich abgesegnet. Gleichzeitig wuchs die politische Gegnerschaft des Adels und der religiösen Opposition gegen das pro-französische Regiment der Königinmutter Maria von Guise. Diese übte mit Hilfe eines französischen Heeres als Regentin in Schottland die Herrschaft für ihre in Frankreich lebende Tochter aus, für die schottische Königin Maria Stuart. Zudem sah sich Königin Elisabeth I. von England in ihrem eigenen Interesse zur Unterstützung des schottischen Adels gedrängt. Im Frühsommer 1559 wurde die Reformation zur Revolution. Sie entriss der Regentin die politische Macht und trug mit Hilfe englischer Land- und Seestreitkräfte den Sieg davon. In dem zwischen England und Frankreich geschlossenen Vertrag von Edinburgh erhielt Elisabeth die Anerkennung ihrer Herrschaft durch Frankreich, das seine Truppen aus Schottland abzog. Die Rückkehr der unerwartet verwitweten jungen Königin Maria Stuart 1561 nach Schottland warfen die Bemühungen um die kirchliche Einheit wieder zurück. Dennoch gelang es, ein nationales, reformiertes, presbyterianisches Kirchenwesen zu schaffen und den Gottesdienst neu zu ordnen. Das presbyterianische Kirchensystem störte König Jakob VI., Sohn und Erbe Maria Stuart, in seinen politischen Planspielen. Es gelang ihm noch vor seinem Tod, er starb 1625, die führenden Verfechter des Presbyterianismus auszuschalten, um nun unbeirrt auf die Errichtung eines bischöflichen, eines episkopalen Kirchenregiments zuzusteuern. Diese Pläne waren Teil des von ihm verfolgten Regierungsprogramms, einer Festigung seiner erweiterten Machtfülle als König und einer immer engeren Verflechtung der beiden Reiche, über die er herrschte. Denn nach dem Tod Elisabeths I. war Jakob 1603 auch die englische Krone zugefallen. Nun wurde die Oberhoheit des Königs über die Kirche herausgestellt, das Bischofsamt eingeführt und 1618 der Versuch unternommen, in Schottland die Übernahme einer Reihe liturgischer Bräuche und Zeremonien durchzusetzen, die in England üblich waren. Unter Karl I., der 1625 die Nachfolge seines Vaters antrat, sowie unter Karl II., der nach der Hinrichtung seines Vaters und dem Interregnum durch Oliver Cromwell 1660 König wurde, wurde die schottische Kirche immer wieder zum Spielball kirchenpolitischer Interessen. Waren die Schotten entschlossen, ihre presbyterianische Kirchenverfassung zu wahren, suchten die Herrscher, ihnen das leichter zu handhabende Episkopalregime mit der Unterordnung der Bischöfe unter den Staat aufzudrängen. So setzte Karl II. Etwa nach der Restauration der Monarchie die königliche Suprematie wieder in Kraft und erneuerte das Bischofsamt. Auch wurde das 1649 abgeschaffte Patronatsrecht wiederhergestellt. Nach dem Tod Karls II. 1685 wurde Jakob II. Trotz seines römisch-katholischen Bekenntnisses zum König ausgerufen. Doch seine Willkürherrschaft ließ Unzufriedenheit aufkommen. 1688 waren viele Schotten zur Unterstützung der Revolution bereit, die 1689 den Statthalter der Niederlande, Wilhelm von Oranien, als Wilhelm II. Auf den Thron brachte, da man ihm und seiner zweiten Gemahlin Maria, einer Tochter Jakobs II., die Krone anbot. Das schottische Parlament schaffte erneut das Bischofsamt ab und führte den Presbyterianismus als verbindliche kirchliche Ordnung ein. Doch ließ sich letztlich diese Ordnung unter dem Einfluss des Staates sowie der anglikanischen Kirche in England nicht aufrechterhalten. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Organisation der noch heute bestehenden schottischen Episkopalkirche als einer allerdings unabhängigen, wenngleich der anglikanischen Kirchengemeinschaft angehörenden Kirche abgeschlossen.